Denke ich mir, dort sonst das dritte freie Sieg und das Rebellier. Der Haufen der Rotkreiserschar erleichtern hast sie wunderbar. Projekte gegen die Kritik, die monotone Politik. Ein Schuss in die Venen der Gesinnung, organisierte Volksverdummung. 100 Jahre Zucht aus für die Punkte-CD. Ungestraft davon gekommen, der Fehler des Systems. Seine Meinung äußert, als Knast ein Leben lang. So fangen wir mit der Sanierung der Republik an. Das steckt an ihrem eigenen Kot, an Rot am Schock und Rückverbot. Das ganze Haus, was der Rot braucht, die Welt, die über Deutschland lacht. Das ohne Hirn im Warner liegt, das Demokraten ohne Sinn. Im Blut der Zeit so spät kapiert, dass ein ganzes Zeug krepiert. 100 Jahre Zucht, das für die Punks der CD. Ungestraft davon gekommen, der Fehler des Systems. Seine Meinung äußert, als Knast ein Leben lang. Wo fangen wir mit der Sanierung der Republik an? Zentrale BAD, da die Spitze der CD. Choleriker am langen Himmel, betätigen den Zyklon hin. Das hört sich bald in diesem Land, der rote Deutsch in der linken Hand. Gott für die Freiheit, Demokratie und ein Verbot für dieses Licht. 100 Jahre Zucht, das für die Punks der CD. Ungestraft davon gekommen, der Fehler des Systems. Seine Meinung äußert, das Knast ein Leben lang. So fangen wir mit der Sanierung der Republik an. 100 Jahre Zucht aus für die Punks der CD. Ungestraft davon gekommen, der Fehler des Systems. Seine Meinung äußert, das Knast ein Leben lang. Wo fangen wir mit der Sanierung der Republik an?